Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Eine Philosophie des Gehens. Warum nicht? Der aufrechte Gang scheint so normal. Dabei hat er uns erst zum Menschen gemacht vor langer Zeit. Und auch heute noch eröffnet aufrechtes Gehen immer wieder eine neue Perspektive auf unsere Welt. Gehen ist ganz einfach, sagt der französische Philosoph Frédéric Gros. Ein Fuß vor den anderen. So lautet das Maß, um irgendwo hinzukommen. Egal wohin, es genügt, den ersten Schritt zu tun. Was sich als Aussage eines Philosophen eher lapidar anhört, beschreibt dennoch genau die Selbstverständlichkeit, die dem menschlichen Gang, so jemand nicht durch Krankheit oder Behinderung am Gehen gehindert wird, zu eigen ist. Biologisch betrachtet gehört das Gehen des Menschen zu jenen vergleichbaren, vom zentralen Nervensystem gesteuerten Automatismen, wie die Flossenbewegungen der Fische und der Flügelschlag der Vögel. So vermerkte bereits der Philosoph Aristoteles in seiner Bewegungslehre: Was nämlich dem Menschen der Fuß, ist dem Vogel der Flügel und dem Fisch die Flosse. Man geht, indem man einen Fuß anhebt und ihn einen Schritt vor den anderen setzt. Das Aufsetzen und anschließende Abrollen des frei nach vorne schwingenden Fußes verhindert, dass der Körper nach vorne kippt, während die Bewegungsenergie erhalten bleibt. Vom Laufen unterscheidet sich das Gehen dadurch, dass stets mindestens ein Fuß festen Kontakt zum Boden hat. Während eines Fünftels des Bewegungsvorgangs sind es gar beide Füße. Die gesamte vormenschliche Evolution war nötig, bis unsere Vorläufer vor Millionen Jahren damit begannen, sich aufzurichten, um, statt wie zuvor von Ast zu hangeln oder auf allen Vieren zu laufen, zur Fortbewegung nur mehr die Beine zu benutzen und die Hände nützlicheren Verrichtungen zuzuweisen. Damit war ganz nebenbei der Übergang zum Menschen geschafft, beziehungsweise zu jenem aufrechten Gang, der in der Kulturphilosophie gemeinhin für die Einzigartigkeit unserer Spezies steht. Einzigartig entwickelte sich auch unsere für das Gehen prädestinierte Anatomie. So verlagerte sich etwa die für den Ansatz der Halswirbel erforderliche Schädelöffnung allmählich von der Rückseite an die Unterseite des Schädels, wodurch dieser fortan lotrecht auf der leicht doppel-S-förmig geschwungenen Wirbelsäule ruhen konnte. Wie wenig weit wir heute dennoch von unseren vormenschlichen Vorfahren entfernt sind, kann man zum Beispiel an Neugeborenen beobachten, deren natürliche Greifreflexe an Handinnenflächen und Fußsohlen noch an unser von Ast zu Ast schwingendes archaisches Erbe erinnern. Fast 5 Millionen Jahre lang waren die frühen Menschen in ihren jeweiligen Ausprägungen und Entwicklungsstufen zu Fuß unterwegs. Bis im 5. vorchristlichen Jahrtausend ein findiger Töpfer am Indus das erste Rad erfand. Ein Jahrtausend später bohrte ein weiterer Tüftler in die Mitte zweier Scheiben je ein Achsloch und verband diese mittels einer runden Stange so, dass sich daraus erstmals die Basis für Zug- und Fahrgeräte ergab. Weitere 5000 Jahre lang, genau bis ins 19. nachchristliche Jahrhundert, blieb das Fahren, Reiten und Gefahrenwerden weitgehend ein Privileg derer, die Reit-, Last- oder Zugtiere ihr eigen nannten, während sich der große Rest, nolens volens, weiterhin zu Fuß auf den Weg machte. Sei es, um sein jeweiliges Tagwerk zu verrichten oder um sich als Handwerker, Flüchtling oder auf der Suche nach einem auskömmlicheren Leben in fernere Gefilde zu begeben. Oder als Fußvolk, wie das Gros der im Dienste der mächtigen marschierenden Soldaten lange Zeit genannt wurde. Dass das Gehen auch hierzulande zunächst weniger als zielgerichtetes Unterfangen, denn als Aufbruch aus dem jeweils vertrauten Umfeld begriffen wurde, verrät die etymologische Herkunft unseres deutschen Wortes Gehen. Denn die ursprünglich indogermanische Wurzel Ge bedeutet nichts anderes als klaffen bzw. leer sein. Jemand, der geht, so die dahinterliegende Vorstellung, geht also in erster Linie weg und hinterlässt an dem Ort, den er verlässt, eine Lücke. Auch heute verwenden wir das Gehen noch in einer vergleichbaren Bedeutung. Etwa wenn jemand geht, nachdem er seinen Job gekündigt hat, oder wenn ein Partner sich vom anderen trennt. Selbst wenn jemand stirbt, spricht man gerne davon, dass der oder diejenige von uns gegangen ist. Doch gleichgültig, ob man jeweils von zu Hause weg oder irgendwo hinging. Klar war bis zur Erfindung von Fahrrad, Eisenbahn oder Automobil, wer sich von einem Ort zum anderen bewegte, der tat dies, von den erwähnten privilegierten Ausnahmen abgesehen, zu Fuß. Mit der Industrialisierung zwang der stringenter werdende Zeittakt immer mehr Menschen dazu, sich zu mobilisieren, sprich auf die jeweils verfügbaren schnelleren Mittel zur Fortbewegung umzusteigen und sich dem Gehen als der selbstverständlichsten Fortbewegungsart nach und nach zu entfremden. Dass diese Entwicklung sich ungeachtet aller Pilgerströme, Wandervereine und Nordic Walker bis in unsere heutige Zeit fortsetzt, veranschaulichen zwei Vergleichszahlen. So wurden etwa in Deutschland 1972 noch 33% aller Wege zu Fuß zurückgelegt. 30 Jahre später waren es gerade noch 23%. Gemessen an der nach Jahrmillionen zählenden Geschichte des Menschen nimmt sich das Zeitalter der Massenmobilität aber geradezu lächerlich aus. Dennoch reichten jene wenigen Jahrzehnte, um das menschliche Spektrum um Erfahrungen zu bereichern, die wir als Zivilisationskrankheiten bezeichnen und die nicht zuletzt aus Bewegungsmangel resultieren. Dabei war die Erkenntnis, dass Gehen mehr ist, als nur von irgendwo wegzugehen oder anderswohin zu gelangen, bereits im 15. Jahrhundert gereift. Hilfreich dabei war zunächst das vom italienischen Verb spaziare abgeleitete Wort spazieren. Spaziare bedeutet im ursprünglichen Wortsinn Raum gewinnen, sich ausdehnen. Und so drückte das Spazierengehen zugleich ein neues Bewusstsein aus, ging es doch dabei in erster Linie darum, sich an der frischen Luft gemessen zu bewegen und im Bewusstsein durch Öffnen der Sinne, Hören, Sehen, Riechen, Fühlen und Reflektieren neue Räume zu erschließen. Auch Anleihen aus dem Französischen bereicherten fortan die deutsche Sprache. So das Promenieren und das Flanieren. Dennoch blieb ein solch lustvolles Spazieren, Promenieren, Schlendern, Bummeln oder Lustwandeln, wie man es in elitären Kreisen nannte, zunächst ein Privileg derer, die die Muße dazu hatten. So war auch die Benutzung der dafür eigens angelegten Schlossparks oder Gärten lange dem Adel vorbehalten. Erst mit dem Erstarken des Bürgertums entstanden Stadtparks und Kurpromenaden, bildeten sich Wanderbewegungen, entstanden kollektive Bräuche wie Sonntags- oder Osterspaziergänge. Das Gehen bzw. Spazieren, Promenieren oder Flanieren, das Sehen und Gesehenwerden wurde zu einem anerkannten und damit weit verbreiteten Zeitvertreib, an dem wiederum nicht alle teilhatten. Wer etwa 12 oder mehr Stunden am Tag hart arbeiten musste, Kinder zu versorgen hatte oder sich schlicht keine vorzeigbaren Ausgehkleider leisten konnte, der hatte für solche Art Vergnügen wenig bis gar nichts übrig. Ab dem 18. Jahrhundert begannen sich auch Kunst und Literatur vermehrt des kollektiven Zeitvertreibs anzunehmen. Caspar David Friedrichs »Wanderer über dem Nebelmeer«, Karl Spitzwegs »Sonntagsspaziergang« oder Auguste Renoirs »Spaziergang« sind Beispiele für nachgerade berühmte Interpretationen des angesagten Sujets. Die namhaften deutschen Poeten, die sich des Spazierens oder Wanderns als Metapher für jeweils mehr oder minder tiefgehende Gedanken bedienten, waren Josef von Eichendorff. Bald werde ich dich verlassen, fremd in der Fremde gehen, auf bunt bewegten Gassen des Lebens Schauspiel sehen. Friedrich Schiller. Auch um mich, der endlich entflohen des Zimmers Gefängnis und dem engen Gespräch, sich rettet freudig zu dir, Deiner Lüfte balsamischer Strom durchrinnt mich erquickend und den durstigen Blick labt das energische Licht. Und natürlich Johann Wolfgang von Goethe. Sieh nur, sieh, wie behend sich die Menge durch die Gärten und Felder zerschlägt, wie der Fluss in Breit und Länge so manchen lustigen Nachen bewegt. Der Schriftsteller Johann Gottfried Säume beschrieb seinen 5-monatigen Fußmarsch nach Sizilien selbstironisch als Spaziergang nach Syrakus und bereicherte den deutschen Zitatenschatz um 2 dauerhafte Wortspiele. Wer zu viel im Wagen sitzt, mit dem kann es nicht ordentlich gehen. Ich bin der Meinung, dass alles besser gehen würde, wenn man mehr ginge. In den USA gab Edgar Allan Poe mit seiner Erzählung »Der Mann in der Menge« dem in Europa Flaneur genannten Typus des Stadtspaziergängers literarische Gestalt. Eine Figur, die sich vor allem bei französischen Schriftstellern wiederfinden sollte, wie Charles Baudelaire oder Gustave Flaubert. Der in Paris der 1920er Jahre lebende Philosoph Walter Benjamin hängte gar eines seiner Hauptwerke, eine Geschichtsphilosophie des 19. Jahrhunderts, die er das Passagenwerk nannte, an einer Vielzahl von Stadtspaziergängen auf. Für den Flanierenden geht folgende Verwandlung mit der Straße vor sich. Sie leitet ihn durch eine entschwundene Zeit. Er schlendert die Straße entlang. Ihm ist jede abschüssig. Sie führt hinab in eine Vergangenheit. Es ist jene Haltung des weniger selbstreflektierenden als vor allem seine Umwelt wahrnehmenden Spaziergängers, die den Schweizer Soziologen Lucius Burckhardt 1972 dazu brachte, einen veritablen Wissenschaftszweig zu begründen, den er Spaziergangswissenschaft nannte. Der Professor an der Kunsthochschule Kassel im Fachbereich Produktdesign, Martin Schmitz, hat dieses Fach 2 Jahre lang gelehrt und hält die Spaziergangswissenschaft heutzutage für aktueller denn je. Das Spazierengehen ist die einfachste Form, sich eine Stadt oder Landschaft zu erschließen. Und wenn wir sowieso einen Raum uns erschließen wollen, müssen wir uns in ihm bewegen, sonst haben wir ja nur Einzelbilder. Insofern hat es die Spaziergangswissenschaft erstens mit Mobilität zu tun. Zweitens hat es damit zu tun, dass wir schon etwas mitbringen, wenn wir spazieren gehen. Also wir erkennen ja nicht das typische Brandenburg oder das Voralpengebiet an einem Grashalm oder an einem Strauch, sondern wir bringen diese Information schon mit. Wir haben das vorher gelernt. Das heißt also, wir sehen nur das, was wir gelernt haben zu sehen, und dabei spielen eben die Medien heute eine sehr große Rolle. Und drittens geht es in der Spaziergangswissenschaft um die Art und Weise der Wahrnehmung. Wir gehen also aus dem Haus raus und sehen ein Haus, eine Fabrik, vielleicht eine Brücke, einen Baum. Und wenn wir wieder nach Hause zurückkommen, dann erzählen wir im Grunde genommen, so wie Perlen auf einer Schnur, bestimmte Szenarien. Eindrücke, die, und das ist eines der Ziele der Spaziergangswissenschaft, das jeweilige Bewusstsein schärfen und in die künftige Stadt- bzw. Landschaftsgestaltung einfließen können. Und die sich beim Fliegen, dem Fahren mit dem Fahrrad, im ICE oder beim Autofahren so nicht einstellen können. Mit dem Auto durchquert man jetzt am einem Nachmittag das Burgund zum Beispiel. Und dann kommt man zu Hause an und sagt dann irgendwie, ja, das Burgund, das ist auch nicht mehr das, was es mal war. Weil er hat es natürlich nicht gesehen. Also er ist viel zu schnell da durchgefahren. Und diese höhere Geschwindigkeit, diese Mobilität bringt natürlich abstraktere Abfolgen mit sich. Der ehemalige Extrembergsteiger und leidenschaftliche Bergwanderer Reinhold Messner drückt in einem Interview mit dem italienischen Philosophen Luca Gianotti den gleichen Gedanken so aus. Das Gehen ist die Geschwindigkeit, die dem Menschen entspricht. Der Mensch hat mit dem Gehen die Welt und sich selber erkannt. Und alle anderen Geschwindigkeiten, die wir heute gewohnt sind, das Flugzeug, die Bahn, das Auto, das Fahrrad, sind im Grunde für unsere Aufnahmefähigkeit zu schnell. Professor Schmitz? Die Wahrnehmung beim Spazierengehen oder bei der Mobilität beruht eben auf einem kinematografischen Konzept. Also das haben eigentlich schon die Landschaftsplaner, die Englischen haben das schon gewusst, die also Gürtelwege zum Beispiel gemacht haben, wie in Cottbus oder also in englischen Gärten eben. Die schaffen uns praktisch so ein Kinoerlebnis in 3D. Also wir gehen durch den Park und dann öffnen sich Blicke, man guckt auf das Schloss, sieht man auf einmal eine Graspyramide. Das haben die schon gewusst, dass also die Wahrnehmung so perlenkettenartig funktioniert. Gemeint ist die Wahrnehmung unserer Umwelt, sprich unsere Außenwahrnehmung. Dass beim entspannten Gehen, Schlendern, Promenieren darüber hinaus auch unsere Innenwahrnehmung auf jeweils unterschiedliche Weise angesprochen wird, haben vor allem die Philosophen erkannt. Der italienische Dichter Petrarca folgte etwa bei seiner Besteigung des Mont Ventoux im April 1336 den Bekenntnissen des Augustinus. Und es gehen die Menschen hin, zu bestaunen die Höhen der Berge, die ungeheuren Fluten des Meeres, die breit dahinfließenden Ströme, die Weite des Ozeans und die Bahnen der Gestirne und vergessen darüber sich selbst. Die dem Denken förderliche Wirkung des Gehens bekannte im 16. Jahrhundert auch der französische Humanist und Philosoph Michel de Montaigne. Mein Geist funktioniert nicht, wenn ihn die Beine nicht antreiben. Der 200 Jahre später lebende deutsche Philosoph Immanuel Kant, der seine Heimatstadt Königsberg lebenslang nicht verließ, machte aus dem täglichen Spaziergang gar ein Ritual. Um 5 Uhr nachmittags verabschiedete er seine Besucher, griff zu Hut und Spazierstock und machte sich auf den täglichen Fußweg durch die Gassen seiner Heimatstadt. Dabei nutzte Kant das Gehen nicht, um über ein Problem nachzudenken, sondern weil Spazierengehen zu nichts verpflichtet. Dessen ungeachtet diente ihm das regelmäßige Gehen schon früh als Metapher für sein Lebenswerk. Mit 22 Jahren schrieb er: Ich habe mir die Bahn schon vorgezeichnet, die ich halten will. Ich werde meinen Lauf antreten und nichts soll mich hindern, ihn fortzusetzen. Nichts anderes hatten auch andere namhafte Philosophen im Sinn. Etwa Aristoteles, der viele seiner Gedanken beim Gehen in einer Wandelhalle namens Peripatos entwickelte und dessen Schüler sich dementsprechend Peripatetiker nannten. Oder Jean-Jacques Rousseau, der unter anderem von Genf nach Turin und von Paris nach Lyon wanderte und der nicht von ungefähr die Entfremdung des Menschen von seinem ursprünglichen Naturzustand durch Zivilisation und Herrschaftsverhältnisse zum Gegenstand seines Denkens machte. Nie habe ich so sehr nachgedacht, so sehr existiert, bin so sehr ich selbst gewesen, als auf jenen Exkursionen, die ich allein und zu Fuß unternommen habe. Auch Friedrich Nietzsche war täglich zu Fuß unterwegs, um seine frei fließenden Gedanken während des Gehens aufzunotieren und abends am Schreibtisch auszuarbeiten. Alles ist, wenige Zeilen ausgenommen, unterwegs erdacht und in 6 kleine Hefte mit Bleistift skizziert worden. Zahlreiche weitere Dichter und Denker maßen dem Gehen einen in jeder Weise förderlichen Effekt zu. Zum Beispiel Johann Paul Richter, der sich wegen seiner Verehrung für Jean-Jacques Rousseau Jean-Paul nannte. Oder Franz Kafka. Und wenn man so die langen Gassen hinläuft, dann ist man für diesen Abend gänzlich aus seiner Familie ausgetreten, die ins Wesenlose abschwenkt, während man selbst ganz fest, schwarz vor Umrissenheit, hinten die Schenkel schlagend, sich zu seiner wahren Gestalt erhebt. Auch Thomas Bernhard wusste aus eigener Erfahrung, dass, wenn wir gehen und dadurch unser Körper in Bewegung kommt, dann auch unser Denken in Bewegung kommt. Es wundert also wenig, dass der Zusammenhang zwischen körperlicher Bewegung und unserem Gehirn seit einigen Jahren auch die Neurowissenschaftler beschäftigt. Forscher der Universität Pittsburgh fanden hierbei unter anderem heraus, dass regelmäßiges Gehen das Risiko mindert, an Alzheimer zu erkranken. Auch in Deutschland forscht man an vorderster Front zum Thema. Am Deutschen Zentrum für neurogenerative Erkrankungen in Dresden konnte eine Forschungsgruppe um den Neurowissenschaftler Professor Gerd Kempermann nachweisen, dass im Gehirn infolge körperlicher und geistiger Bewegung ein Vorgang stattfindet, den die Wissenschaft als adulte Neurogenese bezeichnet. Unter adulter Neurogenese verstehen wir die Neubildung von Nervenzellen im erwachsenen Gehirn. Diese Nervenzellneubildung, die findet nicht überall im Gehirn, aber in einer Hirnregion statt, die ganz besonders für Lernen und Gedächtnis von Bedeutung ist. Das ist der Hippocampus. Hier werden also zum Teil auch in Abhängigkeit von Herausforderungen durch Lernen, von Aktivität, lebenslang neue Nervenzellen gebildet. Das Gehirn wächst also in dieser Region buchstäblich an seinen Aufgaben. Mit Aktivität ist hier keineswegs der Leistungsgedanke verknüpft, so Professor Kempermann. Wir vermuten aufgrund der Informationen, die wir eben aus den Versuchen haben, dass es nicht so sehr die Intensität der Bewegung als vielmehr die Dauer ist und ganz grundsätzlich überhaupt die Tatsache, dass da überhaupt Bewegung ist. Dass also die Tatsache, dass sich ein Individuum, sei es Maus oder Mensch, in seiner Umwelt bewegt, dass das der relevante Stimulus ist. Ein Stimulus, der sich aus dem Zusammenwirken von körperlichem Bewegungsreiz und kognitiven Wahrnehmungsreizen ergibt und für den das Gehen daher eine ideale Grundlage bildet. Wer sich viel bewegt, der kann eben auch mehr erleben. Und das ist genau das, was wir vermuten, dass es hier auch zum Tragen kommt und das dazu führt, dass die adulte Neurogenese sowohl durch einen körperlichen wie auch einen kognitiven Stimulus angeregt wird. Und zwar so, dass sich diese beiden Wirkungen gegenseitig auch noch steigern. Fazit: Gehen bekommt uns in jeder Hinsicht gut. Und es ist ganz einfach: einen Fuß vor den anderen. Es genügt, den ersten Schritt zu tun. Dabei ist es unerheblich, ob wir uns nur mal eben an die frische Luft begeben wollen, um unseren Organismus mit Sauerstoff anzureichern, ob wir uns entspannen, die Natur genießen oder im Sinne der Spaziergangswissenschaft unsere Umwelt bewusster wahrnehmen möchten. Ob wir mit den Dichtern und Denkern fern von Algorithmen und allfälliger Fremdbestimmung frei und ganz bei uns selbst sein möchten. Ob wir mit den Philosophen über uns und die Welt nachdenken möchten. Oder einfach nur vor uns hinwandeln. Durchaus im Sinne des Goethe-Gedichts: Ich ging im Walde so vor mich hin, um nichts zu suchen. Das war mein Sinn. Das war ein weiterer Radiowissen-Podcast aus der Philosophie. Reinhard Schlüter ging der Frage nach, wie der aufrechte Gang uns zum Menschen machte und warum das Gehen bis heute unsere Wahrnehmung beeinflusst. Es sprachen Katja Amberger, Burchard Dabinus und Rainer Buck. Ton und Technik Monika Xenger. Regie Susi Weichselbaumer. Redaktion Bernhard Kastner.